Прежде чем начну эту проповедь, bevor ich meine Predigt anfange, хочу сказать какому-то человеку слово здесь. Möchte ich jetzt ein Wort zu einem Menschen sprechen. Когда мы молились, Бог показал мне одну вещь. Als wir gebetet haben, hat Gott mir eine Sache aufs Herz gelegt. Если ты сегодня ощущаешь себя в такой ситуации, как бы безвыходной, wenn du heute in einer aussichtslosen Situation dich befindest, и ты ощущаешь себя, как будто ты находишься в комнате, oder du denkst, du bist in einem Zimmer drin, в которой нет ни окон, ни дверей, eingeschlossen, wo kein Fenster, keine Türen drin sind. Ты как будто даже задыхаешься. Und du, dir kommt es so vor, als ob du keine Luft bekommst. So, Господь говорит тебе сегодня. Und der Herr sagt dir heute, я тот, который открывает двери. Ich bin derjenige, der Türen öffnet. Там, где ты не ожидаешь. Dort, wo du es gar nicht erwartest. Там, где их не видно. Dort, wo du sie nicht siehst. Я открываю двери. Ich öffne die Türen. И Господь говорит тебе, я открою для тебя дверь. Und der Herr sagt jetzt zu dir, ich öffne eine Tür für dich. И перед этой дверью будет дорога. Und vor dieser Tür, nach dieser Tür wird ein Weg geben. Это твой путь. Das ist dein Weg. По которому тебе нужно идти. Wo du gehen musst. Иди, ничего не бойся. Geh und hab keine Angst. Когда ты будешь идти, ты будешь видеть такие тропинки, которые будут в сторону водить. Wenn du dann auf diesem Weg läufst, dann wirst du kleine Pfade sehen, rechts und links herum. И они окажутся привлекательны для тебя. Und die werden diese Anziehungskraft haben. Потому что там будет легко идти. Weil du wirst denken, das ist leichter zu laufen. В то время, как по этой дороге тебе нужно будет перепрыгивать через лужи, перелезать через какие-то валуны, камни. Wo du auf deinem Weg eigentlich dann über Pfützen hinausspringen musst oder irgendwelche Steine umgehen. Господь говорит тебе, это твой путь. Aber der Herr sagt dir, das ist dein Weg. Не прельщайся легкими путями. Und zieh dich nicht von anderen, lass dich nicht anziehen von anderen leichten Wegen fühlen. Das ist nicht dein Weg. Не твоя судьба. Das ist nicht dein Schicksal. Вот если такой человек сегодня здесь und wenn есть, du heute, also, wenn du so ein Mensch bist, то это было слово для тебя. Dann war das Wort für dich. Окей, спасибо, Господь. Danke dir, Herr, что ты говоришь в ситуации. Dass du in jede Situation hineinsprichst. Господь, Он не молчащий Бог. Der Herr ist derjenige, der nicht schweigt. Он Бог отвечающий. Es ist der Herr, der Antworten gibt. Поэтому не думай, что там на картинке нарисован, перекрестился, все нормально, да? Deswegen denk nicht, dass der Herr auf einem Bild Abbild ist. Да, ну, Бог, Он говорящий Бог. Der Herr ist Amen. Der Herr, der spricht. Amen. Аминь. Ну давайте прославим еще. Lass uns Gott einen riesen Applaus schenken. Okay. Дорогие, лето пролетело, к сожалению. Meine Lieben, also der Sommer ist vorbei. Настала осень. Der Herbst hat angefangen. Время урожая. Und die Erntezeit ist да, da. Вот скоро мы будем уже праздник жатвы праздновать. Werden auch bald Erntedankfest feiern. У нас будет классная программа. Wir werden auch ein tolles Programm dazu обязательно haben. Приходи, не пропусти. Komm auf jeden Fall vorbei, verpass es nicht. И, как известно, осенью собирают урожай. Im Herbst erntet man ja. И вот мы сегодня тоже немножечко задумаемся об итогах нашей жизни. Wir werden heute uns ein paar Gedanken über Resultate unseres Lebens machen. Моя тема сегодня называется. Mein Thema heute heißt. О пластмассовых помидорах или какой я на вкус? Über Plastiktomaten oder wie schmecke ich als Christ? Okay. Ни для кого не секрет, что в наших супермаркетах находятся продукты. Also für keinen ist das Geheimnis, dass bei uns in Läden auf den Regalen находятся продукты, которые, ну, мягко скажем, далеки от тех, которые создал Бог. Gibt es Lebensmittel, die weit davon entfernt sind, die Gott erschaffen hat? Ну, например. Морковь, она изначально была фиолетовая. Also die Möhre von Anfang an war eigentlich violett. Да, сейчас мы видим оранжевую, правда? Lila, also, aber die ist jetzt orange. Например, баклажан. Zum Beispiel Aubergine. Баклажан изначально был желтый или такой оранжевый, круглый. Ursprünglich war eine Aubergine rund und orange. Сейчас мы видим фиолетовый, да? Und die ist jetzt aber violett. Все поменялось. А персики? Und die Pfirsiche, персики, вы знаете, какие были персики? Wisst ihr, wie Pfirsiche damals waren? Персики раньше были солеными, похожими на вишню. Die waren früher salzig und dem Kirschengeschmack ähnlich. Вы представляете, как все изменилось? Es hat sich alles einfach verändert. То есть мы имеем так называемые генно-модифицированные продукты. Also wir haben jetzt diese Gen-Lebensmittel. Выращивать их легче, also, es leichter, sie anzubauen, чем биопродукты. Als биопродукты. Они почти не подвержены болезням или же вредителям. Und die sind fast keinen Krankheiten oder Schädlingen ausgesetzt. За ними легче уход. Also, sie zu pflegen ist viel leichter. Они дешевле. Die sind auch billiger. Mhm, урожая больше. Es gibt viel Ernte davon. Но есть люди. Aber es gibt Menschen. Вот такие, как мы, например. Wie wir mit uns, mit euch. Я знаю, вы тоже. Also, ich bin mir которые ценят натуральность в продукте. die also diese Naturprodukt wertschätzen. То есть биопродукты, also да? Bio-Lebensmittel. Да, они дороже. Ja, die sind teurer. Да, они портятся быстрее. Ja, die werden schneller kaputt gehen. Но они вкуснее. Aber die schmecken besser. Правда? Они вкуснее. А die schmecken besser. Почему я сегодня рассказываю про какие-то продукты? Warum erzähle ich euch heute über irgendwelche Lebensmittel? Ну, вы же все это все знаете, also, конечно. Wisst ihr alle да. selber eigentlich. Я хочу сегодня провести параллель. Ich möchte heute eine Parallele aufzeigen. Между вот этими биопродуктами. Zwischen diesen, all diesen Bioprodukten. Теми продуктами, которые доступны для нашего кошелька. All den Produkten, die eigentlich viel zugänglicher für unseren Geldbeutel sind. И нашей жизнью. Und auch die Parallele zwischen unserem Leben. Итак, биопродукт. Also das Bio-Lebensmittel, он дороже, das ist teurer, так как требует больше труда, больше инвестиций. Also viel aufwendiger, viel Investitionen. Знаете, это не массовое тепличное производство. Das sind keine Massenproduktionen aus dem Gewächshäusern. Bio-Produkt подвержен большему риску. Also diese Bio-Lebensmittel, die sind dem Risiko ausgesetzt, viel mehr. Потому что не нахимичен вот этими ну, всякой химии, да? Не напичкан этой химии. Die haben keine Zusatzstoffe drin, also chemische Zusatzstoffe. Но вот эта инвестиция, вот это время, aber diese Investition, diese Zeit, оно стоит того. Das hat seinen Preis. Хотя биопродукт это дорого. Obwohl ein Bio-Lebensmittel teurer ist, но это вкусно. Aber es schmeckt besser. Но это вкусно. Это то, что мы ценим. Das ist das, was wir schätzen. А модифицированные вещи, und diese modifizierte Sachen, Lebensmittel, они дешевле, die sind billiger, они доступнее, die sind zugänglicher, но не вкусно. Aber die schmecken nicht. Не вкусно. Die schmecken nicht. Поэтому можно, вы знаете, вот так же в нашей жизни. Das, es ist genau wie im Leben bei uns. Можно вырасти урожай в своей жизни. Man kann eine Ernte anbauen. Легко. Oder reifen lassen sehr leicht. Особо не напрягаясь. Man gibt keinerlei Bemühungen как dazu. У всех. Wie bei allen anderen. Знаете, быстро, дешево. Schnell, billig. Красиво. Und schön. Но не вкусно. Aber ohne Geschmack. Можно разбавить свои принципы. Man kann seine Prinzipien verdünnen. И можно сделать их такими размытыми. Man kann die so undeutlich machen. Подходящими для любой ситуации. Anpassend an jede Situation. Можно особо не напрягаясь ходить в церковь. Man kann sich keinerlei Gedanken oder Bemühungen geben, in die Gemeinde zu kommen. А еще лучше периодически церковь менять, надо расширять свой кругозор, правда? Vielleicht auch mal die Gemeinde mal wechseln. Also man muss ja seine Sichtweise erweitern. Ни в коем случае не прилепляться к служению. Und auf gar keinen Fall sich einen Dienst nehmen. Не читать слишком много Библию. Also nicht zu viel in der Bibel lesen. То можно стать фанатиком. Sonst wird man ein Fanatiker. И вообще. Und noch dazu. Не увлекаться молитвенными служениями. Und auch nicht zu den Gebetsgottesdiensten gehen. Вдруг тебе захочется большего с Богом. Auf einmal wirst du mehr von Gott bekommen wollen. А тебе это надо? Und brauchst du es eigentlich? Тебе это надо? Brauchst du es eigentlich? Или ужас. Und dann noch ein Schreck. Если я вдруг начну рассказывать своим друзьям, какой Иисус классный. Wenn ich auf einmal anfange meinen Freunden zu erzählen, wie gut Jesus ist. Они ж меня могут засмеять. Die werden mich doch belächeln. Я ж могу так всех друзей своих старых растерять. So kann ich doch alle meine alten Freunde verlieren. А потом вдруг какие-то трудности начнутся. Und dann auf einmal bekomme ich irgendwelche Schwierigkeiten. Это ж надо молиться, поститься. Man soll dann noch dazu beten und fasten. А оно мне надо. Brauche ich das alles eigentlich? Зачем? Für was? Когда можно быстро, легко и красиво. Wo man eigentlich sehr leicht, sehr schön und schnell was bekommen kann. Но можно вырастить другой урожай в своей жизни. Aber man kann auch eine andere Ernte ernten. Качественный продукт. Qualitativvolle Lebensmittel. Вкусный продукт. Also sehr leckeres Produkt. Да, это труднее. Ja, das ist mit viel Kraft verbunden. Больше усилий. Natürlich mit mehr Anstrengung. Это дороже, так сказать. Das ist teurer. Но это интереснее. Aber das ist viel interessanter. Это полнее. Das ist voller. Это надежнее. Das ist auch zuverlässiger. И потом пожать в конце жизни, und жизнь dann, вечную. Und dann am Ende des Lebens das ewige Leben enden. Знаете, я сейчас вот речь не веду о том, что кому угождать, друзьям или Богу. Wisst ihr, die Frage jetzt nicht oder die Rede ist nicht davon, ob man jetzt den Freunden oder Gott recht tun soll. Я сейчас говорю, во что ты инвестируешь свою жизнь? In was investierst du dein Leben? Какой плод ты ожидаешь в Перспективе в конце своей жизни. Welche Frucht erwartest du in Perspektive in deinem Leben? Мы все хотим хороший плод, правда? Wir wollen natürlich, мы ожидаем хорошие плоды. Wir erwarten natürlich alle eine gute Ernte, nicht wahr? Мы хотим награду от Бога. Wir wollen auch die Belohnung von Gott erhalten. Пусть так будет в твоей жизни. So soll es in deinem Leben sein. Вы знаете, Бог, Он сотворил законы жизни. Wisst ihr, der Herr hat die Gesetze des Lebens erschaffen. Он сотворил духовные законы. Er hat auch die geistlichen Gesetze erschaffen. И Он заложил определенные принципы в них. Er hat auch dahin, darein ein besonderes Prinzip hineingelegt. Пор, это все функционирует. Und bis jetzt funktioniert es auch. Несмотря на селекцию людьми Божьих принципов. Obwohl die Menschen diese Selektion machen nach Gottes Prinzipien. Узнаете, вот типа из Библии, вот это нам подходит сейчас, это мы оставляем. Nach Motto, also das gefällt mir in der Bibel, das behalte ich und das а вот andere это nicht. Сейчас не актуально, это мы выкидываем. Und das andere, was ich gelesen habe, ist nicht so aktuell, also das lasse ich aus. И вот несмотря на эти селекции, und trotz dieser all dieser Selektionen библейские im Leben, принципы, они остаются в силе. Bleiben die biblischen Prinzipien hat ihre Kraft immer Но noch. Но наш выбор, он определяет, какой у нас в результате будет плод. Aber unsere Wahl bestimmt das, welche Ernte wir dann ernten. Твой выбор определяет. Deine Wahl, deine Entscheidung вот что entscheidet. Мы сегодня выбираем. Was, für was entscheiden wir uns heute? Жить легко. Leichter zu leben, красиво, schön zu leben, не напрягаясь, ohne jegliche Anstrengung, или следуя библейским принципам, oder den biblischen Prinzipien zu folgen. Это не всегда легко. Es wird nicht immer einfach sein. Это не всегда легко. Es wird nicht immer einfach Но оно sein. Стоит того. Aber es hat seinen Preis. Потому что ты и я, weil du und ich, в конце своей жизни, am Ende des Lebens, мы принесем плод своей жизни, werden wir die Frucht bringen von unserem Leben, Божий престол, vor Gottes Thron. И знаете, что будет потом? Und wisst ihr, was danach geschieht? Wird. Господь вкусит этот плод. Der Herr wird diese Frucht schmecken. И Он его оценит. Und es wird auch abwägen. Аминь. И вот мы с вами так устроены Богом. Und wir sind so von Gott erschaffen, что если мы будем искать счастье вне Божьих заповедей. Wenn wir nach Glück außer, wenn wir nach Glück suchen werden und die Gottes Gebote außer Acht lassen, мы его не найдем. Werden wir das Glück nicht finden. Например, also ein Beispiel, незаконные сексуальные отношения. Also diese uneheliche sexuelle Beziehung. Они кажутся привлекательными. Die sind so anziehend. Как бы хорошая альтернатива законным отношениям. Also das ist eine gute Alternative zu gesetzlichen Beziehungen. Они выглядят Ehe. Красиво, аппетитно. Die schauen schön aus und sehr appetitlich. Да. Но это как нахимичные яблоки или пластиковые помидоры. Aber das да, sind wie diese mit chemisch gestopfte Äpfel, Chemikalien oder diese Plastiktomaten. Ни одной царапинки. Also kein Riss. Ни одного пятнышка. Kein Flecken. Такие красивые. Kein Fleck, also so schön. Вот так и хочется, так просится прямо в корзину, возьми меня, возьми меня, возьми Und die меня. Sagen, да? Ja, nimm mich doch, leg mich doch in deinen Korb hinein. А рядом ты видишь такие биояблоки, биопомидоры Und лежат. Und nebendran liegen diese Bio-Äpfel. Ну, где-то там покореженные, может быть, с пятнышками. Vielleicht mit Flecken oder so zusammengedrückt. К тому же они дороже. Und die sind auch teurer. Вот если сравнивать по виду, wenn man nur nach dem äußeren Erscheinen vorgeht, то вот эти вот био, они вот явно проигрывают вот этим красавцам, правда? Also diese Bio-Tomaten, den anderen, also die können nicht mithalten. Да. Но когда ты попробуешь, Aber wenn du das geschmeckt hast, ну тогда ты понимаешь, вот это вкус знакомый с детства, да? Dann verstehst du, ja, das ist dieser Geschmack von der Kindheit. Это не сравнить. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Поэтому, знаете, лучше вот покореженный. Deswegen lieber so ein verzerrtes. Такой испытанный ветрами. So durch den Wind geprüft. Может быть со шрамами. Vielleicht auch mit Narben. Но настоящий сеньор помидор. Aber eine echte Tomate. Чем вот этот красавец, но он такой тепличный, нахимичный. Als dieser Schönling aus dem Gewächshaus. Правда или нет? Stimmt's? Да. Окей. Вы знаете, апостол Павел, Bis апостол Паулюс, он пророчески говорил, er hat prophetisch что gesagt. В последние дни будет много вот таких вот пластиковых христиан. In letzter Zeit wird es viele von diesen Plastikchristen geben. Давайте мы прочитаем 2 Тимофеям 3:5. Lass uns jetzt 2 Timotheus 3:5 anschauen. Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Mm-hmm. Вот в другом переводе я прочитала. Ich habe das mal in einer anderen Übersetzung gelesen, что внешне кажущиеся святыми, also, das äußere Erscheinen, wo du denkst, es ist heilig. Но ничего не знающие о силе настоящей веры. Aber die wissen gar nichts über die Kraft des echten Glaubens. Also, итак, первый вид модифицированного христианина. Also das erste Erscheinungsbild von dem modifizierten Christen. Христианин бутафорский. Бутафория. Der Christ der Butaforie. Это немецкое слово. Бутафор. Künstler. Okay, бутафория. Христианин бутафорский. Ein künstlicher Christ. Mhm. То есть вид вполне христианский. Also das Erscheinungsbild scheint dem Christen eines Christen ähnlich. Aber der Duft. Запах не тот, понимаете? Aber der Duft ist nicht der, der sein soll. Нету запаха. Es gibt keinen Geruch. Нет этого благоухания Христова, понимаете? Kein Wohlgeruch des Christen. Mm-hmm. Смотрите, какой аромат, какой благоухание нес Христос. Schau, welchen Duft Jesus in die Welt hinausgetragen hat. Он нес себе жизнь. Also das Leben. Он нес себе радость, свежесть. Die Freude, die Frische. Все знали кругом без рекламы, куда пришел Иисус. Und jeder wusste ohne jegliche Werbung, wo Jesus hingegangen ist. Люди сбегались туда. Und die Menschen haben sich dort gleich versammelt. Чтобы его послушать. Um ihm zuzuhören. Иисус, он был настоящим. Jesus war echt. Он белый называл белым. Und hat weiß weiß genannt. А черный черным. Und schwarz schwarz. У него не было каких-то размытых понятий, размытых принципов. Er hatte keine grauen Zonen. И Павел говорит, что вы благоухание Христово. Paulus sagt, ihr seid es Wohlgeruch des Christen. Окей. Okay. Еще один вид модифицированного христианина. Ein Erscheinungsbild eines modifizierten Christen. Христианин пресный. Der Christ ist fade. Окей. Иисус дал нам заповедь. Jesus hat uns ein Gebot gegeben. Имейте в себе соль. Habt den Salz in euch. Вы соль земли. Ihr seid Salz der Welt. Не потеряйте эту соль. Und этот вкус. Verliert diesen Geschmack nicht. Но пресный христианин, он без соли. Aber ein fader Christ ist ohne Salz in sich. В нем нет вкуса. Er hat keinen Geschmack. Он такой модифицированный, знаете. Er ist so modifiziert. Он такой политкорректный. Er ist so politisch korrekt. Он и с этими согласен, и с этими согласен. Er fühlt sich mit einer Gruppe wohl, bei der anderen auch. У него нет такой вот четкой библейской позиции. Er hat diese deutliche, klare Position der Bibel nicht. Она у него такая размытая, модифицированная, знаете? Die so zwiespältig und die so modifiziert. В духе времени. Verändert, also nach dem Geist der Zeit. Его Бог, он всех просто обожает. Ihr Gott, also der Gott von denen, liebt einfach jeden. И он никого не наказывает. Und er weiß niemanden zurecht. Это христианин безвкусный. Und dieser Christ ist geschmacklos. Mm-hmm. Еще один вид модифицированных христиан. Es gibt noch ein Erscheinungsbild eines modifizierten Christen. Христианин тепличный. Der Christ vom Gewächshaus. Вы, наверное, так и ждете, скажешь, Homo sapiens, да? Ihr denkt vielleicht jetzt an Homo sapiens. Нет, вот здесь у нас тепличный. Nein, hier haben wir vom Gewächshaus. Я думаю, что никому не надо объяснять, что такой тепличный продукт. Also ich denke, keinem muss man jetzt erklären, was ein Lebensmittel aus dem Gewächshaus ist. Есть такое понятие тепличный ребенок, знаете, es gibt auch so ein Kinder, die vom Gewächshaus sind. Ну да. То есть это такие принцы, принцессы. Das sind diese Prinzen und Prinzessinnen, которые даже под 12 матрасами чувствуют эту горошину. Die auch unter 12 Matratzen diese Erbse spüren. То есть им ничего нельзя сказать. Man kann nicht zu denen sagen. Они сразу обижаются. Sie werden gleich beleidigt. Они не могут брать на себя ответственность. Die können die Verantwortung nicht übernehmen. Потому что это слишком много стресса для них. Weil die werden sonst gestresst. Да, они не способны нести нагрузку. Sie sind auch nicht fähig, also diese Anstrengung, diese Verantwortung auf sich zu nehmen. Да. Они такие, как бы, знаете, вот избалованные. Die sind so verzogen. Да, но очень уверены в своей, знающей себе цену. Aber die kennen ihren Wert. И вот эти христианин, он часто сам помещает себя в такие тепличные условия. Und wisst ihr, ein Christ stellt sich auch manchmal in so ein Gewächshaus rein. Там, где нет ветров, wo es keine Winde где нет gibt, жары, wo es keine Hitze там gibt, такие комфортные условия. Also solche Komfortbedingungen. Но вот скажите, как может Бог доверить что-то такому христианину? Aber wie kann Gott so einem Christen etwas übertragen? Но разве может он пойти до краев земли? Kann dieser Christ also an Ende der Welt gehen? И исполнить поручение Христа? Den Auftrag von Christus erfüllen? Ну простите меня, пожалуйста. Also verzeiht mir bitte. Я просто говорю то, что я думаю. Also ich sage jetzt das, was ich denke. Вот просто прямо. Also direkt. Поэтому уж извините, да? Deswegen verzeiht mir bitte. Да. И вот Иисус, он доверил своим ученикам весь мир. Und Jesus hat seinen Jüngern die ganze Welt anvertraut. Дело всей своей жизни. Also den Auftrag des ganzen Lebens. И они не подвели его. Und die haben ihn auch nicht in Stich gelassen. Смотрите, 2000 лет прошло. Schaut, 2000 Jahre sind vergangen. А церковь и сегодня стоит и процветает. Die Gemeinde steht immer noch und gedeiht. Мы с вами свидетели этому. Wir sind die Zeugen davon. Мы прославляем, знаем Бога. Wir preisen den Herrn und wir sind seine, wir kennen ihn. Ученики Иисуса справились. Und die Jünger des Christen, die Давайте, haben es geschafft. Мы тоже не ударим в грязь лицом, да? Lass uns auch uns anstrengen und es auch schaffen. Долой теплицы! Also, ab mit okay. den Gewächshäusern. Okay. Слава Богу за все. God sei die Ehre. Давайте мы еще прочитаем Галатам 6 главы 7 по 9 стих. Lass uns Galater 6, 7 bis 9 anschauen. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Смотрите, это очень известное место. Das ist eine sehr bekannte Bibelstelle. И говорит оно о том, und die spricht davon, что есть воздаяние за то, как человек прожил эту жизнь. Es gibt auch eine Belohnung dafür, wie der Mensch sein Leben gelebt hat. То есть в другом переводе написано. In einer anderen Übersetzung können wir nachlesen. Не обманывайте себя. Belügt euch nicht selbst. Бога нельзя обмануть. Man kann Gott nicht belügen. Бога нельзя обмануть. Man kann Gott nicht belügen. То есть как бы сея картошку, ты ожидаешь винограда. Wenn du zum Beispiel eine Kartoffel anbaust und erwartest Weintraube davon, so kann es nicht passieren. Und jedes Kind weiß es auch. Wenn du Kartoffel anbaust, was wird daraus? Картошка. Kartoffeln. А люди часто живут так, как будто они сажают картошку, und, а вот вырастет обязательно виноград. Und die Menschen führen ihr Leben manchmal so, die sehen Kartoffel und sie denken, ja, jetzt bekomme ich aber Weintrauben daraus. Дорогие, у нас с вами нет выбора. Meine Lieben, wir haben keine Wahl. У нас нет выбора. Meine Lieben, wir haben gar Мы keine каждый Wahl. День что-то сеем. Wir sehen jeden Tag etwas. Хочешь ты этого, не хочешь. Ob du es willst oder nicht. Ты сеешь. Du siehst. Часы тикают. Also die Zeit läuft. Тик-так, тик-так, тик-так, тик-так. А семя падает. Und der Same, der fällt. Ты живешь, а семя падает. Und du lebst, und der Same fällt. И ты сеешь. Und du siehst. Ты сеешь. Du siehst. Смотрите, первые христиане, последователи Христа. Schaut her, die ersten Christen, die Nachfolger Jesus. Их называли христианами. Man hat sie Christen genannt. Потому что они жили по его принципам. Weil sie nach seinen Geboten gelebt haben. Они приняли его слово. Weil sie sein Wort angenommen они haben. Они стали похожими на него. Und die waren ihm ähnlich. И поэтому люди стали их обзывать: «А, христиане!» Deswegen haben die anderen sie verspottet und haben gesagt: «А, ihr Christen!» Mm-hmm. Поэтому давайте будем жить по его принципам. Lass uns nach seinen Prinzipien Станем leben. Похожими на Lass него. Uns ihm ähnlich werden. Да. Вы знаете, некоторые христиане, они живут так. Wisst ihr, einige Christen leben so. Ну, как бы они вот точно уверены, я приду в небеса. Also die sind sich ziemlich sicher, ich komme in den Himmel. Хотя вот не хотят искать святости. Obwohl sie nicht nach Reinheit suchen. Хотя Не хотят напрягаться, хотят легких путей. Die wollen sich nicht anstrengen, die suchen nur leichte Wege. Да. И они не считают нужно проверять свое сердце. Und die, achten nicht darauf, dass sie ihr Herz überprüfen sollen. Если христианин мало читает Библию. Wenn der Christ zum Beispiel zu wenig in der Bibel liest. Если христианин не строит отношения с Богом. Wenn der Christ keine Beziehung zu Gott pflegt. То откуда он может знать эти принципы Божьи? Woher kennt er auch all die Prinzipien von Gott? Откуда он может знать, как правильно, где правильно, что такое праведность? Woher kann er dann wissen, was wahr ist, was richtig und was falsch ist? Откуда он может знать, как я могу угодить Богу? Woher soll er wissen, wie er Gott recht tun kann? Понимаете меня? Versteht ihr mich? Okay. Дорогие, meine Lieben, если у вас есть наставники, wenn ihr Mentor habt, которые прожужжали вам уже все уши, die ihr schon nicht mehr von denen hören könnt, да, чтобы развивать свою веру, also die sagen euch ständig, erweitert euren Glauben. Взращивайте свою веру. Lasst euren Glauben reifen. Строите отношения с Богом. Baut mit Gott eine Beziehung auf. Читайте Библию. Lest in der Bibel. Учитесь размышлять над Словом Божьим. Fangt an, über das Wort Gottes nachzudenken. То есть сейте свой дух. Also seht in euren Geist. Если у вас есть такие наставники. Wenn ihr so einen Mentor habt. Я хочу вам сказать, вам очень крупно повезло. Oder Kleingruppenleiter habt, dann habt ihr Glück. Вам очень крупно повезло. Ihr habt ein tolles Glück. Потому что Библия говорит, weil die Bibel sagt, что дело каждого будет испытано. Weil die Tat von jedem einzelnen von uns wird на geprüft, чем ты строил. Wird geprüft werden, worauf du baust. На соломе, ob du auf Stroh baust, на песке, oder auf Sand, или на камне, oder auf dem Stein. А если тебе еще и открыто, und wenn es dir noch offenbar ist, вот такое понятие, как освящение сердца, so eine Definition, also die Reinigung des Herzens, и ты следуешь этому, und du folgst dem auch, тогда тебе вдвойне повезло. Dann hast du Doppelglück. Ты еще и награду получишь. Du wirst auch noch Belohnung bekommen. Okay. Итак, сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление. Derjenige, der aufs Fleisch sät, wird auch Verwesung ernten. А сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Und derjenige, der auf Geist sät, der wird das ewige Leben ernten. Скажи громко «Аминь». Sag bitte laut «Amen». Аминь. Мы живем в таком обществе сейчас, wir leben auch in so einer Gesellschaft, которое расставляет приоритеты в зависимости от быстроты достижения результатов. Die auch ihre Standards so aufstellt, dass sie schnell ans Resultat rankommt. То есть люди хотят получать все сразу и много. Die Menschen wollen alles gleich und viel bekommen. Люди не хотят ждать. Die Menschen wollen gar nicht warten. Инвестируй сегодня 100 евро, завтра получишь 1000. Also investier heute 100 Euro, dann wirst du morgen 1000 Euro ernten. Ну вы же понимаете, что так не бывает. Aber so kann es nicht sein. Когда человек что-то сеет, wenn ein Mensch etwas sieht, он понимает, что плод сразу не вырастет, der versteht auch, dass die Ernte nicht gleich zu sehen wird. Нужно подождать. Du musst noch warten. Плод обязательно будет. Es wird auf jeden Fall Ernte oder Frucht geben. Но сначала есть время сеяния. Aber es gibt diese Zeit des Erntens. Потом ты поливаешь. Und dann begießt du потом es. Потом ты удобряешь. Dann gibst Dünger dazu. Потом ты ожидаешь. Und dann bist du in Erwartung. И потом ты уже вкушаешь плод. Und erst dann kannst du diese Frucht schmecken. Наша жизнь с Богом. Und unser Leben mit Gott. Она похожа на то, как будто мы сажаем сад. Es ist auch dem ähnlich, wenn wir einen Garten bebauen. Also, когда мы с Генри построили дом, als wir ein Haus gebaut haben mit Henry, мы сразу посадили яблоню. Wir haben gleich einen Apfelbaum eingepflanzt. Года 3-4 вообще плодов не было. Nach 3-4 Jahren hatten wir immer noch keine Früchte. И я уже такая разочарованная была. Und ich war so enttäuscht. Ну, время потеряли, надо было другое что-нибудь посадить. Also, да? Wir hätten lieber was anderes einpflanzen sollen. Wir haben nur die Zeit verloren. А потом вдруг нас в один год как пошло. Und dann auf einmal in einem Jahr hatten wir so viel Ernte. Знаете, gehabt. Яблоки такие вкусные. Und die Äpfel waren so gut. Вообще, в магазине ни разу таких вкусных не покупала. Also in keinem Laden konnte ich solche leckeren Äpfel mal irgendwann mal kaufen. Когда ты сеешь, wenn du siehst, плод обязательно будет. Wird es auf jeden Fall eine Ernte что-нибудь geben. Вырастет. Es wird auf jeden Fall etwas rauskommen. И вырастет именно то, что ты посадил. Und es wird auf jeden Fall das rauskommen, was du gesät hast. Amen. Знаете, я не так давно разговаривал со своей дочерью. Also vor kurzem habe ich mich mit meiner Tochter unterhalten. И она сказала мне одну такую вещь. Und sie hat mir eine Sache gesagt, которая так тронула мое сердце. Die mein Herz so arg angerührt hat. И я просто сказала: Бог, спасибо тебе. Und ich habe dann nur gesagt: Gott, ich danke dir. Мне так надо было это услышать. Ich habe so nötig gehabt, dieses Wort zu hören. И вот мы с ней разговаривали. Und wir unterhalten uns. И она вспоминала свое детство, отрочество. Und die hat sich an ihre Kindheit, Jugendzeit erinnert. Как много времени мы проводили в этих церковных мероприятиях. Wie viel Zeit wir bei solchen kirchlichen Veranstaltungen geführt gemacht haben. Да, как часто мы их заставляли ездить с нами вместе. Wie oft wir die Kinder dazu gezwungen haben, also in die Gemeinde mitzugehen. Что мы заставляли их учиться на этих музыкальных инструментах dass играть. Dass wir denen auch gesagt haben, die sollen jetzt bitte ein Instrument lernen. Чтобы потом могли Богу служить. Zu spielen, Gott zu dienen. Знаете, им часто приходилось делать домашнее задание до 11 часов вечера. Oft mussten sie sogar in ihren Hauses noch bis 23 Uhr sitzen. Потому что раньше, ну, никак не могли, не получалось. Weil davor haben sie einfach nicht geschafft. Им приходилось также брать на себя ответственность. Und wir mussten auch die Verantwortung auf uns selbst потому nehmen. Потому что мы строили церковь. Weil wir haben die Gemeinde gegründet. И они нам помогали в Und этом. Und die waren mit dabei, Хотя die haben uns geholfen. Хотя они еще были детьми. Wo sie noch Kinder waren. Знаете, им так хотелось побаловаться и потусоваться с друзьями. Also, sie wollten einfach mit Freunden draußen spielen. Да. И я вот помню, как некоторые люди, Und ich erinnere mich an einige Menschen, die, в том числе и христиане, die auch Christen waren, говорили мне, die mir gesagt haben, вы лишаете детей детства. Die Kinder haben jetzt keine Kindheit. Знаете, и мне вот часто правда так сомневалось. Und oft zweifelte ich auch. Может, и правда. Vielleicht ist es wirklich so. Но знаете, мы учили их благочестию. Aber wisst ihr, wir haben ihnen dieses Frömmigkeitsgefühl gegeben. Мы учили их служить Богу. Wir haben ihnen beigebracht, Gott zu dienen. Служили их жертвовать, учили их жертвовать. Opferbereitschaft haben. Инвестировать себя в правильные вещи. Dass sie auch in richtige Sachen investieren. Не в дорогую косметику или там дорогие телефоны или шмотки. Irgendwelche Kosmetik, teure Kosmetik oder teure Sachen. Но мы учили их служить Богу, любить Бога. Nein, wir haben ihnen beigebracht, dass sie Gott lieben. И вот моя дочь мне сказала. Und meine Tochter sagte zu mir. Говорит, мама. Несмотря на вот все это, sagte, Mama, trotz all dem, что у нас не было, так сказать, нормального, ленивого детства, как у всех, dass wir keine normale, faule Kindheit hatten, я вижу, sehe ich jetzt, как благословения Божие текут в мою жизнь. Wie der Segen in mein Leben hineinkommt. И все это благодарю тому, что вы сеяли тогда в нас. Und das ist dank dem, was ihr damals in uns hineingesät habt. Мы просто были с вами и делали то, что вы нам говорили. Wir waren einfach mit euch immer mit dabei und wir haben das ausgeführt, was ihr uns gesagt habt. Часто не хотели этого. Oft wollten wir es aber gar nicht. Потому что хотелось бы с друзьями. Weil wir wollten mit Freunden abhängen. Она говорит, ну я сейчас вижу, aber jetzt sehe ich, как благословения Божие текут во все сферы моей жизни. Wie der Segen jede Sphäre meines Lebens hineinkommt. Вы понимаете? Versteht es? Я с такой благодарностью обратилась к Богу. Mit so einer großen Dankbarkeit habe ich mich an Gott gewandt. Это действительно плод достойной радости. Das ist auch die Frucht, die würdig der Freude ist. Дорогие, я желаю вам. Und meine Lieben, ich wünsche euch. Каждому из вас. Jedem einzelnen von когда-нибудь euch. Когда-нибудь услышать от ваших детей. Dass du irgendwann diese Worte hörst von deinen Kindern. Что благодаря тому, что вы сеяли в их жизнь. Dass dank dem, was ihr in das Leben der Kinder hineingesät habt, благословения Божие текут в их жизнь. Dass der Segen auch jetzt fließt in ihrem Leben. Поэтому не уставайте сеять в добрые вещи. Deswegen seid nicht müde, in die guten Taten zu sehen. Плод обязательно будет. Es wird auf jeden Fall eine Frucht geben. Скажи аминь. Sag Amen. Вот может быть ты инвестируешь себя. Vielleicht investierst du dich jetzt selbst. Может быть ты посвящаешь свою жизнь Богу. Vielleicht widmest du oder gibst dein Leben Gott hin. Читаешь его слово, молишься. Du liest sein Wort, du betest. Но ты не получаешь вот этих результатов. Aber du kommst nicht all die Resultate, die du erwartest. Я хочу тебе сказать, вне Dann möchte ich dir sagen, sei nicht traurig deswegen. Плод не появляется сразу. Die Frucht, die kommt nicht auf einmal. Дай время. Lass es Zeit. Плод вырастет. Es wird auf jeden Fall eine Frucht geben. И ты будешь его вкушать. Und du wirst es schmecken können. Есть еще одна такая вещь. Es gibt noch eine Sache. Что дьявол иногда пытается нас обмануть. Dass der Teufel versucht, uns zu belügen. Он хочет послать нам сомнения. Er möchte uns Zweifel geben. Что Бог тебя не слышит. Dass der Herr dich nicht hört. Ты молишься, постишься. Du betest, du fastest. А это все напрасно. Und alles umsonst. Вот типа, да? Also so ungefähr. Поэтому вспомни тогда. Deswegen erinnere dich что dann, дьявол, он обманщик. Dass der Teufel ein Lügner ist. Его имя Diabolos. Und sein Name ist Diabolos. Это тот, который все извращает. Das ist derjenige, der alles verzerrt. Который лжет и разделяет. Der auch jeden belügt und auch trennt. Он в Едеме, он клеветал на Бога и обманул Еву. In Garten Eden hat er Gott verleumdet und auch Eva belügt. Дьявол, он обвинитель и клеветник. Und der Teufel ist der Ankläger und der Verleumder. И сейчас сейчас он клевещет нам на Бога. Und er tut jetzt Verleumdung uns erzählen auf Gott. Бог тебя не слышит. Gott hört dich nicht. Бог тебя не любит. Gott liebt dich nicht. Бог тебя не исцелит. Gott wird dich nicht heilen. Ты ему безразличен. Du bist ihm egal. Это ложь. Das ist alles Lüge. Дьявол пытается посеять свои семена. Der Teufel möchte seine Samen dich hineinsehen. В нас точно так же. In uns genauso, как Господь. Wie der Herr. Но Господь, Он борется за нашу душу. Aber der Herr kämpft für unsere Seele. А дьявол хочет погубить. Und der Teufel will es nur zerstören. Господь любит тебя. Der Herr liebt dich. А дьявол тебя ненавидит. Und der Teufel hasst dich. Понимаете, это только от нас зависит. Und es hängt alles nur von uns ab. Какой плод я буду поливать и взращивать? Welche Ernte werde ich begießen und reifen lassen? Чьим словам поверишь ты? Wessen Worte wirst du glauben? Я буду верить слову Господа. Ich werde den Worten von Jesus glauben. Okay. Okay. Поэтому не впускай в свое сердце какие-то нечистые вещи. Lass irgendwelche unreinen Gedanken oder Sachen in dein Herz nicht hinein. Знаете, падение христианина, оно же не происходит внезапно. Wisst ihr, der Fall eines Christen geschieht nicht von heute auf morgen. Это происходит постепенно. Das geschieht immer allmählich. Сначала какое-то нечистое семя падает в разум. Irgendein unreiner Gedanke fällt in dein Verstand rein. Какая-то мысль, irgendein Gedanke, который христианин не изгоняет. Den der Christ nicht vertreibt. Он начинает над этим размышлять. Und er fängt an, darüber nachzudenken. Он, так сказать, поливает, да? Also begießt. Потом это все это прорастает. Und lässt es dann auskeimen. И, знаете, потом уже как бы, ну так, ну не кажется такой противной эта мысль. Und dann denkt er sich, ja, der Gedanke ist doch gar nicht so schlecht. Начинают меняться принципы. Und die Prinzipien ändern sich. Приходят компромиссы. Die Kompromisse kommen. Христианин модифицируется. Und der Christ verändert sich, der modifiziert sich. И ему уже очень легко упасть. Und er hat jetzt viel leichter zu fallen. Вот в Римлянам 8 главе, Und in Römer 8, 35, 38, 25 стих мы читаем. 35, 38 können wir nachlesen. Павел сказал золотые слова. Und Paulus sagte goldene Worte. Если у вас есть Библия, пожалуйста, пометьте себе Wenn это. Du deine Bibel jetzt dabei hast, bitte markiere diese Stelle raus. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, Ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Amen. Gottes, die in Christus ist, unserem Herrn. Аминь. Amen. Потом никогда не сомневайся в Боге. Deswegen zweifle nie an Gott. Он сына своего за тебя отдал. Er hat seinen einzigen Gott für dich hingegeben. Ничто и никто не отлучит тебя от Божьей любви. Nichts und niemand kann dich von der Gottesliebe scheiden. Ни ангелы. Weder Engel. Ни бесы. Noch Dämonen. Бог с тобой. Der Herr ist mit dir. Halleluja. Halleluja. Давайте мы еще поздравим, подарим ему великую славу. Lass uns Gott einen riesen Applaus schenken. Спасибо, Господь. Danke dir, Herr. Halleluja. Аллилуйя. Дорогие, в заключение еще хочу буквально пару слов вам Meine сказать. Lieben, zum Schluss möchte ich noch ein paar Worte an euch richten. Да. У Божьего человека нет раздвоенных принципов. Also, dem Gottes Mensch, der hat keine zwiespältigen Prinzipien. Если ты пребываешь в Божьем Слове, Wenn du dich im Gottes Wort verweilst, если ты пребываешь в Божьем Слове, Wenn du dich im Gottes Wort verweilst, то ты способен различить грех и праведность. Bist du dann fähig, die Sünde von der Gerechtigkeit zu unterscheiden? Добро и зло. Das Gute vom Bösen. Ты способен на это. Du hast die Fähigkeit dazu. Okay. Какие сферы нам еще нужно сеять? Also in welche Sphären sollen wir noch sehen? Сей в свой дух. Also sehe in deinen Geist. В духовный рост. In dein geistlichen Wachstum. Через молитву. Durch das Gebet. Через Слово Божие. Durch das Wort Gottes. Через общение со святыми. Durch die Gemeinschaft mit heiligen Menschen. Через свое служение. Durch deinen Dienst. И наблюдай за окнами своей души. Und beobachte auch die Fenster deiner Seele. Охраняй свое сердце. Bewahre dein Herz. Посмотрите, А давайте прочитаем еще. Also lass uns noch eine Bibelstelle schnell anschauen. Psalm 118, 105 стих. Psalm 119, 105. Слово твое светильник ноге моей и свет стезе моей. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Вот его слово. Also sein Wort. Помогает нам узнать Бога. Das hilft uns auch dazu, Gott näher kennenzulernen. Но также увидеть нас самих. Aber auch, dass wir uns selbst sehen können. Вот если ты будешь сравнивать себя с другими людьми, wenn du dich mit anderen Menschen vergleichst, тогда ты, ну я не такой уж плохой, да? Ich bin eigentlich gar nicht so schlecht. Но если ты будешь смотреть на себя в свете Божьего слова, aber wenn du auf dich im Licht des Wort Gottes anschaust, тогда ты как Исаия скажешь. Dann kannst du wie Jesaja sagen. Ты можешь увидеть, я человек грешный. Dann kannst du dich auch sehen und sagen, ich bin ein sündiger Mensch. Когда ты читаешь Божье слово, wenn du das Wort Gottes liest, тогда ты вдруг начинаешь понимать. Dann fängst du einfach zu verstehen. А я должен измениться. Aber ich muss mich eigentlich verändern. Мне еще вот это нужно изменить. Это dies und jenes fehlt mir noch. И ты начинаешь ощущать в себе потребность в покаянии и в освящении. Und du hast dann auch dieses Verlangen, sich zu reinigen, Buße zu tun. Вот Бог, Он помогает нам увидеть свои ошибки и грехи. Gott hilft uns auch dazu, dass wir unseren Fehler und unsere Sünde sehen. Помогает нам исправить их. Und hilft uns auch dazu, dass wir es verändern können. То есть, понимаете, Бог, Он не говорит, о, ты грешный, да? Gott sagt nicht, hey, du bist ein Sünder. Ну, все, это осталось только вот. Okay, dann muss ich mich nur aufhängen. Да. Нет, Бог говорит тебе, да. Nein, der Herr sagt ja. Это так. So ist Но es. Вот выход. Aber hier ist der Ausweg. Но вот можно сделать вот так. Man kann so machen. И ты святой. Und dann bist du ein И heiliger Бог Mensch. Дает тебе силу. Und der Herr gibt dir auch Kraft. Бог вдохновляет тебя. Und der Herr ermutigt dich. Он говорит, не бойся, иди, у тебя все получится. Und er sagt dir, geh weiter, du wirst alles schaffen. Вот такой наш Бог. So ein Gott haben wir. Поэтому нам нужно проверять свое сердце в свете Божьего слова. Deswegen sollen wir unser Herz im Licht des Wort Gottes überprüfen. Нам нужна молитва. Wir brauchen das Beten. Нам нужна тайная комната. Wir brauchen das Gebetszimmer, где мы можем наше сердце вытряхнуть перед Богом. Wo wir unser Herz einfach vor Gott ausschütten können. Где Бог может дать нам утешение. Wo wir Trost von Gott empfangen наставление. Können. Wo wir diese Wegweise bekommen. Там, где мы получаем ответы. Dort, wo wir Antworten bekommen. Бог дает нам силу. Der Herr gibt uns Kraft. И тогда твоя жизнь. Und dann dein Leben, это не жизнь модифицированного христианина. Das ist nicht mehr das Leben eines modifizierten Christen. Но это жизнь Божьего помазанника. Das ist das Leben eines gesalbten так, Gottes. Как Бог тебе обещал. So was der Herr dir versprochen что hat. Ты мой помазанник. Dass du mein Gesalbter bist. Это жизнь, которая полна чудес и Божьей славы. Das ist ein Leben, was du führen kannst, voller Wunder und Herrlichkeit. Понимает меня кто-нибудь? Versteht mich jemand hier? Это реально. Das ist alles real. Это не какие-то красивые слова. Das sind keine schönen Worte. Это то, что нам Бог обещал в своем слове. Das ist das, was der Herr uns in seinem Wort versprochen hat. И это то, что ты можешь иметь в своей жизни. Und das ist all das, was du in deinem Leben haben kannst. Пусть это станет твоей целью. Das soll zu deinem Ziel werden. Okay? Okay. Okay. Und когда ты стараешься жить по Божьим принципам. Und wenn du dich auch bemühst, nach Gottes Prinzipien zu leben. Вот не селекционируешь их, чтобы жить полегче, да? Also du willst nicht aus, was fällt mir jetzt leichter, das вот, nehme ich. Когда твое тело, твои мысли, твои намерения. Also wenn deine Gedanken, deine Vorhaben und dein Körper наполнены Божьим светом. Mit Gott seinem Licht erfüllt sind. Тогда грехи, они теряют над тобой свой контроль. Werden die Sünden die Kontrolle über dich verlieren. Ты начинаешь жить в свободе. Du fängst an in Freiheit zu leben. Понимаете, у нас, у праведников, есть огромное преимущество. Wisst ihr, wir als gerechte Menschen haben ein großes Privileg. Огромное преимущество. Also ein großes Privileg. У тебя есть огромное преимущество. Du hast ein großes Vorrecht. Аминь. Поэтому Amen. Выбирай праведность. Deswegen праведность. Выбирай праведность. Wähle die Gerechtigkeit. Сей в правильные вещи. Und sehe richtige Sachen. Окей, я хочу вас вдохновить. Ich möchte euch einfach ermutigen. Давайте будем наблюдать за своим сердцем. Lass uns auch acht geben auf unser Herz. Знаете, это не тяжело идти за Богом. Wisst ihr, es ist nicht schwer, Gott nachzufolgen. Это не тяжело угодить Богу. Das ist nicht schwer, Gott recht zu tun. Господь все нам для этого дал. Der Herr hat uns alles schon gegeben. И Он призывает нас к полноценной, вкусной жизни. Er ruft uns auch dazu, ein volles Leben zu führen. Вот можно прожить свою жизнь, не напрягаясь. Man kann sein Leben ohne jegliche Anstrengung leben. Как бы дружить и с миром, и с Богом. Also mit Gott und mit Freundschaft haben. И быть непригодным ни для мира, ни для Бога. Und weder für Gott noch von der Welt gebraucht zu werden. И тогда плод твоей жизни окажется безвкусным. Und dann wird die Frucht deines Lebens ohne Geschmack bleiben. А можно вырастить из своей жизни так называемый биопродукт. Und man kann aus seinem Leben ein Bioprodukt herstellen. Такой вкусный для Господа, для окружающих. Mit tollem Geschmack für den Herrn und auch für alle anderen. И жить. Und auch danach leben. Переходя из веры в веру. Von einem Glauben zum Glauben übergehen. Из славы в славу. Von der Herrlichkeit zur Herrlichkeit übergehen. И прожить интересную, наполненную жизнь. Und ein interessantes Leben, ein volles Leben zu führen. И получить награду в небесах. Und eine Belohnung im Himmel zu bekommen. Это именно то, что Господь хочет нам дать. Das ist das, was der Herr uns geben möchte. Это твое призвание. Das ist deine Berufung. Не какой-то жалкой, такой вот ограниченной жизнью жить. Nicht ein begrenztes Leben, ein schreckliches Leben. Люди часто представляют себе жизнь христианина такая ограниченная, знаете. Und oft denken andere Menschen, ja, ein Leben des Christen ist so begrenzt. Но это ложь. Aber das ist eine Lüge. Жизнь с Богом, она наполненная, она насыщенная. Das Leben mit Gott ist voller Abenteuer. Она наполнена чудесами. Voller Wunder. Понимает меня кто-то? Versteht mich jemand hier? Давайте мы поднимемся и будем молиться. Lass uns jetzt bitte aufstehen und werden beten.